Öffentlicher Münsteransprecher, das Teleruf, telefonieren ab 5 Cent, Weserstraße, Ecke Friedrichstraße an Radio Apuri. Zur derzeitigen Situation des Fernsprechers zählt, dass sich hier keine 150.000 Hinweisschilder mehr befinden und dass der Kiosk rechts neben dem Fernsprecher verrammelt ist. Allerdings kann man hier hinter einem Gitter einen selbstgemachtes Hinweisschild lesen und dort steht: Liebe Kundinnen, liebe Kundinnen, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir unseren Laden aufgrund der desolaten wirtschaftlichen Lage nicht mehr in dieser Form halten können. Wir nehmen uns die Freiheit und Zeit, uns einen Ausweg und vielleicht eine andere Geschäftsidee einfallen zu lassen. Bis dahin bitten wir Sie um Ihr Verständnis. Mit freundlichen Grüßen, Kackbahn, Geali, Tabakwaren, Spirituosen, Schreibwaren, Zeitschriften, Berlin, den 7. Februar 2008. Und unten steht dann nochmal Familie Kackbahn, Donnerstag, der 7.2.2008. Ja. Ansonsten, außer diesem eingegangenen Kiosk und einem älteren Herrn, der hier rauchend seinen demolierten Pudel spazieren führt, hier in der Wesensstraße, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.